gewartet, hab die ganze Nacht mit Warten verbracht. Auf einen neuen Tag und auf ein neues Glück, raus aus dem Alltag und nicht mehr zurück. Nun warte ich schon eine halbe Ewigkeit und mein Frühstückstoast ist noch nicht so weit. Mit leerem Magen denk ich an die Zeit, wo sie ist und wo sie bleibt. Wir warten unser halbes Leben, wir warten ohne aufzugeben. Wir warten auf die nächste Wartezeit. Größter Frust. Man wartet das halbe Leben, im Glauben es wird was Besseres geben. Mit Zeit wünscht man sich insgesamt und die schönen Momente gehören eingerahmt. Doch wie immer kommt es anders als man denkt, denn die meiste Zeit wird beim Warten verschenkt.